Es gibt welche, die haben den Stall, aus dem sie kommen, verlassen. Einige ein für alle Mal. Aber manchmal kommt man wieder, kurz, schnuppert, guckt, schaut, ob die noch lebt, ob der noch da haust, ob dies noch da ist, das da noch steht. Hinter der Müllverbrennungsanlage, also von hier aus, sieht man ihn kaum. Da an der Autobahnbrücke drüben, da steht er noch immer, der Lindenbaum, der Lindenbaum. Ja, seine Zweige rauschen noch immer im stinkenden Westwind, ja und genau. Wenn Wagen über die Brücke jagen und die jagen ja immer außer im Stau, außer im Stau. Jahre fast ist er, Napoleon heißt es, pflanzte ihn an. Turnvater Jan, der war es gestern, morgen ist sicher der wieder dran, der wieder dran. Ob da ein Tor war und doch ein Brunnen, naus her zu meiner Zeit jedenfalls nicht. Ich habe auch niemals in seine Rinde ein liebendes Wort oder sowas geschnitzt oder sowas geschnitzt. Ein paar Mal gewiss, doch hab ich gesessen unter der Linde an diesem Ort und dachte, was hab ich bloß hier verloren? Wie komme ich bloß von hier schnell fort? Von hier schnell fort. Nun bin ich länger als manche Stunde fort von hier, no Sir, ich fänd keine Ruhe. Nicht unter der Linde, nicht unter der Brücke, bin ja bloß auf Besuch, genauso wie du, genauso wie du.